Mit Modalsätzen können Sie ausdrücken, wie oder auf welche Art und Weise etwas passiert oder ein Ziel erreicht wird. Ein Beispiel. Hast du eine Idee, was ich gegen meine Frühjahrsmüdigkeit machen kann? Du wirst sicher wieder fit und munter, indem du täglich eine halbe Stunde joggen gehst. Der Nebensatz mit indem ist der Modalsatz, der angibt, wie ein Ziel erreicht wird. Statt indem können Sie als Synonym auch den Konnektor dadurch das benutzen. Dadurch, dass du oft an der frischen Luft bist, wird auch der Kreislauf aktiviert. Das letzte Beispiel zeigt, dass der Nebensatz auch vor dem Hauptsatz stehen kann. Und Sie wissen ja, im Nebensatz muss das konjugierte Verb am Satzende stehen. Um auszudrücken, wie oder auf welche Weise etwas passiert, können Sie alternativ auch den Konnektor dadurch benutzen. Das Wort dadurch verbindet zwei Hauptsätze. Du kannst aber auch täglich eine Stunde spazieren gehen. Dadurch hältst du dich auch fit. Dadurch betont vor allem das Ergebnis oder Ziel einer Handlung. Synonyme zu dadurch sind? So und auf diese Weise. So hältst du dich auch fit. Oder auf diese Weise hältst du dich auch fit.